Gedicht 22 aus Portugiesische Sonette von Elizabeth Barrett Browning. Übertragen durch Hans Böhm. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Wann unsere Seelen stark und aufgerichtet, Antlitz zu Antlitz, nah und näher kreisen, bis ihrer Schwingen langgeschweifte Spitze in Feuer ausbricht. Welches bittere Leid kann uns die Erde da noch antun, Liebster, dass wir es uns nicht hier gefallen ließen? Bedenk es, würden wir jetzt aufwärts schweben, so drängten sich die Engel her zu uns und wollten goldne Sterne reinen Sangs in unser tiefes, teures Schweigen tropfen. Nein, lass uns lieber auf der Erde bleiben. Da weicht der Menschen widrig fremdes Wesen und reinen Seelen bleibt ein einsam Eiland, wo einen Tag sie stehen und lieben dürfen. Und ringsum ist das Dunkel und der Tod. Ende von Gedicht 22.